Deutschlandfunk. Nachtradio. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das Thema heute, die andere Welle, Ska aus den 80er Jahren. Im heutigen Soundcheck geht es um die sogenannte zweite Welle des Ska. Die erste Welle fand in Jamaika Ende der 50er und in den 60er Jahren statt. Reggae wurde dann die dominante Musik der 70er in Jamaika und der Exportschlager schlechthin. Doch im Zuge der Punkmusik in England Ende der 70er kam eine neue Welle von Ska-Bands in England auf, die dieser Musik neue Akzente gab und im Grunde auch wieder mit dafür verantwortlich ist, dass wir heute immer noch in der dritten Welle des Ska stecken, sprich, dass es so viele aktuelle Bands gibt, die diese Musik heute noch spielen. Ska im England der 80er. Die erfolgreichste Band war sicher Madness, die wir gerade mit One Step Beyond, einer Coverversion von Ska-Urgestein Prince Buster, hörten. One Step Beyond, einen Schritt weiter, gingen die neu gegründeten englischen Bands und brachten eine alte Musik auf den neuesten Stand. Auch ganz vorne dabei The Beats. Yourself while you are eating. watch yourself while you are eating. The Beat, auch manchmal The English Beat genannt, weil es in den USA auch eine Gruppe mit dem gleichen Namen gab. Sie brachte Indie-Ska-Musik Rock-Aspekte und gehört außerhalb von England zu einer der ja wirklich vergessenen Bands. Später gingen aus der Band Gruppen wie General Public oder Fine Young Cannibals hervor, doch The Beat blieb immer recht einzigartig. England in den späten 70ern, Punkmusik, ein musikalischer Neubeginn auch für Richtungen, die nicht Punk waren. Eine Riesenchance für Ska-Urgestein Laurel Aitken, der schon in den 60ern bei der ersten Welle dabei war. Dem kam die zweite Welle in England Anfang der 80er gerade recht. Er lebte dort wie viele andere jamaikanische Immigranten und machte wieder die Musik, die er am besten kannte oder auch konnte, und hatte auf einmal eine Reihe neuer Fans, die jetzt erst auf den Ska-Zug sprangen. Eine kleine Hymne aus dieser Zeit war dieser Song hier, Laurel Aitken mit Rudy Got Married. Boot. Rat Race von den Specials, eine der Gruppen, deren Namen zuerst fällt, wenn es um das Two-Tone-Movement geht. Dabei war Two-Tone erstmal nur ihr Label. Die Farben waren schwarz und weiß, was auch ein klares Statement gegen Rassismus war. Ska-Musik wurde von Schwarzen und Weißen zusammengemacht und Themen wie Rassismus wurden offen thematisiert, was auch bitter nötig war, da es in England wie leider heute auch immer wieder zu offenen Auseinandersetzungen kam. Ein kleines Wunder war, dass Ska-Urgestein Desmond Dekker einen seiner größten Erfolge auf einem Punk-Label hatte. Kein Witz, denn Stiff Records brachte Bands wie The Damned heraus, hat aber dann auch den Zahn der damaligen Zeit erkannt und hat dann mit Desmond Deckers Song Israel Lights einen Riesenhit. Übrigens kein Widerspruch für ein Label, das sich damals der zeitgenössischen Musik verschrieben hat. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Eine Vorzeigeband des Two-Tone-Movements waren The Selector. Sie waren die erste Band des Two-Tone-Labels und eigentlich auch eine der unscheinbarsten Bands aus dieser Zeit. Es gibt heute immer mal wieder Konzerte mit The Selector. Eine gute Möglichkeit, eine der sympathischsten Two-Tone-Urgesteine in Aktion zu erleben. Hier der Song The Whisper. Hey! Zeit für einen kleinen Ausreißer in diesem Soundcheck. Judge Dredd war ein englischer Reggae-Sänger oder soll ich sagen Geschichtenerzähler. Ihm gelang als erster englischer Künstler ein Hit in Jamaika und seine Songs strotzten nur so vor sexuellen Anspielungen, was auch oft die englische Zensur auf den Plan rief. Judge Dredd ist heute auf Ska-Samplern zu finden, aber er gehörte eigentlich zu den Verlierern des Two-Tone-Movements, da er immer beim Reggae blieb und der war Anfang der 80er ziemlich out. Hören wir den ungezogenen Jungen des Schmuddel-Reggae, der 1998 sich nach einem Auftritt verstarb mit Big Six. Aha, aha. Right on. Here we go. Icky tacka, ticky tacka, ticky tacka, taya. Whoopaya, pussy catch a fire. Yeah. A little by blue. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, yeah. Pink pussy blue, the name of the game is a little by blue. Aye. Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Right on, here we go. A rasta for I, a rasta for me, a little by blue in a ganja tree. Smoking the weed. Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yeah. By Blue stood on the burning deck, playing a game of cricket. The ball rolled up his trouser leg and he stumped his middle wicket. Aha, aha, aha, aha. Right on, here we go. Icky tacka, ticky tacka, ticky tacka, tire. Whoopaya, pussy catch a fire. Yeah. A little by Blue. Aha. Aha, aha, aha, aha, yeah. Black pussy, white pussy, pink pussy, blue. The name of the game is a little by blue. Bye. Bad Manners heißt so viel wie schlechtes Benehmen. Bad Manners, das ist eine Ska-Band aus London, die es jetzt über 30 Jahre gibt und die immer noch die Underground-Clubs zwischen Manchester und Magdeburg füllen können. Ein Bad Manners-Konzert ist Spaß, ein Erlebnis und vor allem authentisches Ska-Feeling, das trotz der hohen Skinhead-Dichte im Publikum keinerlei Rassismus pflegt, sondern immer noch eine Musik zelebriert, die lebensfroh ist. Wir hören die Band Bad Manners. Wir hören die Band Bad Manners mit Special Brew. Here it is. Okay, don't go away, I'll be back when you go. Das war eine Gruppe aus Leicester, die deutlich machte, wie eng Ska und Funk zusammenpassen könnten. Die Apollinaires waren eine Two-Tone-Band, eine Art Neo-Funk-Band und doch eher im Ska zu Hause als woanders. Wir hörten sie mit The Feeling's Gone. Jetzt mal wieder ein kleiner Ausreißer in dieser Sendung. Ich habe schon mal das Stiff Record Label erwähnt. Das war eher ein Punk- oder Pop-Rock-Label und man kann hier interessante Verschmelzungen ausmachen. Gerade Ende der 70er, Anfang der 80er probierten Musiker aus anderen Lagern auch mal andere Sachen aus. Beispielsweise Elvis Costello, sein ganz früher Song Watching the Detectives ist so ein Beispiel. Reggae-Einflüsse, Rock. Costello hat übrigens auch um diese Zeit die Specials produziert. Ein Einfluss, der auf seinen eigenen Platten damals nicht ungehört blieb. Hören wir ihn, wie gesagt, mit Watching the Detectives. But I Madness, benannt nach einem Song vom legendären Prince Buster, den wir auch noch in dieser Sendung hören werden, waren Gewinner der zweiten Welle. Dauergast in den Charts der 80er mit Songs wie Our House waren Madness aber auch so viel mehr als nur die Summe ihrer Hits. Als sie vor einigen Jahren wieder auf deutschen Bühnen so etwas wie ein Comeback feierten, merkte man, wie schmerzlich viele diese bunte Truppe mit ihren vielen kleinen Hymnen vermisst hatte. Und wenn der Name Madness fällt, dann sind die Specials nicht weit. Ghost Town von den Specials, deren Mixtur aus Ska, Reggae und Punk so etwas wie die Vorzeigeband der frühen 80er war. Totale Fusion, Schwarz und Weiß in einer Band, Songs, die sich unmissverständlich gegen Rassismus äußerten und Spielfreude pur. Ich glaube, dass auch die Ästhetik der Specials, ihre schicken, aber geschmackvollen Klamotten, auch die vielen frühen deutschen Bands aus der Punk-Ära beeinflusst haben, wie man sehr schön in Jürgen Teipels gelungenem Doku-Roman Verschwende deine Jugend nachlesen kann. Hören wir sie nochmal, diesmal unter dem Namen Special aka mit dem Hit Too Young. Thank you. much, much too young. Now you're married to a man when you could be having fun with. Specials oder Special aka mit ihrem Hit Too Young. The Beat oder The English Beat, wie sie sich dann später nennen mussten, hatten richtige kleine Hits, die über Kult-DJ John Peel dann auch mal in hiesige Gefilde vordrangen. Man hörte bei ihrem Song Too Nice to Talk to die verschiedenen Elemente und Einflüsse und wundert sich schon ein wenig, warum beispielsweise die gerade frisch reformierten Police immer solchen Erfolg mit ihrer Melange hatten, während The Beat immer so eine Art Nischendasein geführt haben. Too Nice to Talk to. Mit Too Nice to Talk to. Hören wir bis zu den Nachrichten noch ein Instrumental der Band The Selector. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck mit Ska aus den 80er Jahren. Last Tango in Dub, The Selector. Thank you.